Es ist 19 Uhr. Antenne Niederrhein, Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Werner Baumann, guten Abend. Das Wetter Schauer am Abend um 20 Grad. Teure Telefonrechnung für die Telekom. Überraschender Machtwechsel bei GM. Die Telekom hat vor dem Bonner Landgericht einen Prozess um eine sehr hohe Telefonrechnung einer Kundin verloren. Nach Ansicht der Richter hätte es dem Konzern auffallen müssen, dass innerhalb kurzer Zeit Tausende Euro anfielen. Außerdem hätte die Kundin nach Ansicht des Gerichts informiert werden müssen. Das Problem lag beim DSL-Router der Frau. Der war ständig mit dem Internet verbunden, so wie bei Flatrate-Nutzern üblich. Abgerechnet wurde aber im Minutentakt. Die monatlichen Telefonrechnungen stiegen rasant von 40 auf mehr als 1.000 Euro, ohne dass die Frau das merkte, denn ihre Online-Rechnungen und Kontoauszüge überprüfte sie nicht. Nach Ansicht des Bonner Landgerichts hätte das der Telekom auffallen müssen und das Unternehmen hätte reagieren müssen. Stattdessen wurde weiter abgebucht. Eine Pflichtverletzung, urteilt das Gericht. 5.300 Euro muss die Telekom der Kundin zurücküberweisen. Jörg Ratsch, Nachrichtenredaktion. Kurz vor der Rückkehr an die Börse wechselt der US-Autohersteller GM seinen Chef aus. Ed Whittaker übergibt das Zepter an das Verwaltungsratsmitglied Daniel Ackerson. Whittaker sieht seine Arbeit als getan an. Nach nur einem halben Jahr im Amt kündigt er jetzt überraschend seinen Rückzug an. Er hatte Ende vergangenen Jahres seinen Vorgänger Fritz Henderson entmachtet und schaffte es binnen weniger Monate, GM nach der beinahe Pleite Mitte 2009 wieder auf Kurs zu bringen. Und nun Kurznachrichten mit Danny Hoppe. Die Bundesregierung will in der nächsten Woche über schärfere Gesetze im Umgang mit Internetdiensten wie Google Street View entscheiden. Viele Politiker und Prominente kündigten an, ihre Häuser auf jeden Fall sperren zu wollen. In Ibbenbüren im Kreis Steinfurt hat es einen schweren Unfall an einem Bahnübergang gegeben. Ein Zug ist in ein Auto gerast, alle drei Insassen des PKW kamen dabei ums Leben. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Mitten in der Urlaubszeit droht ein Streik, 6 britische Flughäfen lahmzulegen, darunter ist auch das Londoner Drehkreuz Heathrow. In einer Urabstimmung entschieden sich heute tausende Mitarbeiter des Flughafenbetreibers für bessere Bezahlung streiken zu wollen. Kopf an Kopf rennen an der Spitze der deutschen Kinocharts. Die Adam Sandler-Komödie Kindsköppe hat die Nase knapp vor Inception mit Leonardo DiCaprio. Und das hier sind die Neustarts in dieser Woche. Ob in der Mode, in der Musik oder aber im Film, die 80er sind zurück. Neuestes Beispiel, das A-Team, die Kultserie um eine militärische Spezialeinheit, ist fürs Kino wiederbelebt worden. Im Remake spielen unter anderem Liam Neeson mit, Bradley Cooper und Jessica Biel. Der ewige Kampf zwischen Katzen und Hunden geht in die nächste Runde, in Cats and Dogs, die Rache der Kitty Kahlohr. Damit wird die tierische Actionkomödie aus dem Jahr 2001 fortgesetzt. Von einer Gruppe Menschen, die im Internet einen virtuellen Staat ausrufen, handelt der Film Ace Wonderland und eine ungewöhnliche Liebesgeschichte zwischen einem Familienvater und der Lehrerin seines Sohnes, erzählt Mademoiselle Chambon. Jörg Albrecht, Kinoredaktion. Und das waren die Nachrichten mit Werner Baumann. Das Wetter. Am Abend Sonne, Wolken und einzelne Schauer. In der Nacht sinken die Temperaturen bis auf 9 Grad. Der Freitag wird sonnig, nachmittags ein paar Schauer und Gewitter. Die Temperaturen können 24 Grad erreichen. NRW Verkehr.